dir wehgetan? Habe ich dir wehgetan? Nein. Bist du mir böse? Nein. Am Waschbecken vor dem Spiegel stehend, nackt wie sie, betupfte er sich den Mund mit einem feuchten Handtuch. Er kam gar nicht auf die Idee, André böse zu sein, weil sie ihn in die Lippe gebissen hatte. Wird deine Frau dir Fragen stellen? Das glaube ich nicht. Stellt sie dir manchmal welche? Er, das Zimmer, André auf dem zerwühlten Bett, ein Rinnsal Sperma zwischen ihren gespreizten Beinen. Er erlebte die Szene ganz pur, ohne verstehen zu wollen. Ohne zu ahnen, dass er eines Tages würde verstehen müssen. Das Zimmer war blau, ein Wäscheblau. Wie das blaue Pulver, das früher in den Wäschebottich kam. Das Blau des Himmels an heißen Augustnachmittagen. Es war der 2. August. Es war heiß. Draußen auf dem Bahnhofsplatz wie drinnen in dem Zimmer, das die Sonne durchflutete. Er hatte die Läden nicht ganz geschlossen. Durch das offene Fenster drangen die Geräusche des Städtchens herein. Dachte er auch nur irgendetwas? Ach, du bist schön, Toni. Blutet es noch? Es hat fast aufgehört. Was antwortest du ihr, wenn sie dich fragt? Ich sage ihr, dass ich mich gestoßen habe. Liebst du mich? Ich glaube. Könntest du dein ganzes Leben mit mir verbringen? Er antwortete André ohne zu überlegen, in einem leichten, heiteren Ton. Davon überzeugt, dass die Worte, die er so hinwarf, kein Gewicht hatten und erst recht keine Folgen. Wie sollte er ahnen, dass er diese Szene monatelang wieder erleben würde? Jedes Mal in einer anderen Verfassung, aus einem anderen Blickwinkel. Dass er monatelang versuchen würde, sich an jede Einzelheit zu erinnern. Das blaue Zimmer. Nach dem gleichnamigen Roman von Georges Simenon. Hörspielbearbeitung Irene Schuck. Hat sie Sie oft gebissen? Ja, das ist vorgekommen. Wie viele Male? Wir sind insgesamt nur 8 Mal in dem Hotel meines Bruders gewesen. 8 Mal in einem Jahr? In 11 Monaten. Das Ganze hat im September begonnen. Wie oft hat sie gebissen? Monsieur Facune? Vielleicht 3 oder 4 Mal. Während des Aktes? Ich glaube, ja. Ja. Nein. Heute jedenfalls war es danach geschehen, als er sich von ihr gelöst hatte und neben ihr auf der Seite lag. Das Licht, das sie beide einhüllte, entzückte ihn. Das Blau der Wände. Der Geruch nach Wein und Schnaps von unten aus dem Lokal. Die etwas muffige Matratze mit der Rosshaarfüllung. Er fühlte sich eins mit der Welt. Ist Ihnen nicht der Gedanke gekommen, dass er sie absichtlich gebissen hat? Professor Bigot, der vom Gericht hinzugezogene Psychiater, würde ihn das immer wieder fragen. Aber wie hätte er so etwas denken können, wo er mit nichts anderem beschäftigt war, als zu leben? Du bist so schön, dass ich dich gern vor aller Augen lieben würde, mitten auf dem Bahnhofsplatz. Einmal war eine Blaskapelle draußen vorbeigezogen und sie hatten sich den Spaß gemacht, ihre Bewegungen dem Rhythmus der Musik anzupassen. Er hatte viele Frauen gekannt, aber keine hat ihm eine solche Lust bereitet wie sie. Ohne Scham, ohne Ekel, ohne Überdruss. Könntest du wirklich dein ganzes Leben mit mir verbringen? Natürlich. Ach, bist du dir sicher? Hättest du keine Angst? Angst? Wovor? Kannst du dir vorstellen, wie unsere Tage aussehen würden? Wir würden uns schließlich daran gewöhnen. Woran? An uns beide. Da kommt der Zug. Nicht er hatte das gesagt an jenem 2. August, sondern sein Bruder Umberto, draußen auf der Terrasse. Da kommt der Zug. Die Worte hatten ihn aufgescheucht. Er ging unwillkürlich zu dem heißen Lichtspalt zwischen den Läden. Wenn ich an die vielen Jahre denke, die ich durch deine Schuld verloren habe. Durch meine Schuld? Ja, wer ist denn nach Paris gegangen? Antworte mir ernsthaft, Toni. Was, wenn ich frei wäre? Hörte er überhaupt zu? Die Reisenden stiegen aus dem Zug. Würdest du dich auch befreien? Ein Gesicht kannte er. Was hast du gesagt? Ich frage dich, ob du dann... Dein Mann. Nicola. Ja. Wo ist er? Was tut er? Er geht über den Platz. Kommt er her? Ja. Wohin willst du? Ich darf nicht hierbleiben, wenn er uns zusammen findet. Er sah sie nicht mehr an. Ihr Körper war ihm plötzlich ebenso gleichgültig wie das, was sie sagen oder denken mochte. Er eilte aus dem Zimmer, nackt, seine Kleidungsstücke über dem Arm. Monsieur Tony, was ist los? Haben Sie beide sich gestritten? Ihr Mann. Hat er Sie überrascht? Noch nicht. Er kommt auf das Hotel zu. Lauf schnell hinunter und sag mir, was er macht. Françoise, das Zimmermädchen, arbeitete seit ihrem 15. Lebensjahr in Cafés und Hotels. Sie wunderte sich über gar nichts mehr. Er hat sich auf die Terrasse gesetzt und eine Limonade bestellt. Hat er nach seiner Frau gefragt? Nein, aber von dort, wo er sitzt, hat er beide Ausgänge im Blick. Ihr Bruder sagt, sie sollen über den Hof der Autowerkstatt verschwinden. Was wusste Nicola? Wenn er den Lebensmittelladen verließ und eigens mit dem Zug nach Trian kam... Wer hatte ihm etwas gesagt? Musste er etwas wissen? Haben Sie nie daran gedacht, dass jemand einen anonymen Brief geschrieben haben könnte? In Loubert wusste niemand von unserem Verhältnis. Und auch in Trian nicht. Außer meinem Bruder, meiner Schwägerin und Françoise. Wir waren immer sehr vorsichtig. Sie kam durch den Eingang in der Rue Gambetta. So konnte sie in das blaue Zimmer gehen, ohne durch das Lokal zu müssen. Bei Ihrem Bruder und Ihrer Schwägerin sind Sie sich sicher? Sein Bruder und er waren praktisch eins. Das hatte er dem Untersuchungsrichter schon erklärt. Und seine Schwägerin liebte ihn fast so sehr wie Umberto. Wie die beiden Brüder war sie italienischer Herkunft. Die Familie ging ihr über alles. Und das Mädchen? Vielleicht war sie eifersüchtig. Sie haben immerhin einmal mit ihr geschlafen. Das war mehr ein Spaß. Françoise schreibt keine anonymen Briefe. Und Madame de Pierre? André. Als ihm der junge Richter diese Frage stellte, wurde er rot. Aber das lag noch in weiter Ferne. Im Moment schlich er hinter Françoise die Treppe hinunter, um aus einem Fenster in den Hof zu klettern. Sein Lieferwagen mit der Aufschrift Antoine Falcone, Traktoren, landwirtschaftliche Maschinen, stand in einer Seitenstraße. Erzählen Sie mir, wie es angefangen hat. Immer dieselben Fragen, dieselben Worte. Zunächst befragten ihn der Gendarmerie-Wachtmeister und ein Inspektor der Kriminalpolizei. Dann Untersuchungsrichter Dieme, der Psychiater, sein Anwalt. Trotzdem antwortete er freimütig, versuchte nichts zu verbergen. Er bemühte sich ebenso hartnäckig wie sie zu verstehen. Wie es angefangen hat? Wir kannten uns schon als Dreijährige. Wir wohnten ja in demselben Ort. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ich meine Ihr Liebesverhältnis. Hatten Sie schon früher mal ein Verhältnis mit ihr? Nein. Oder einen kleinen Flirt? Haben Sie sie vorher nie geküsst? Der Gedanke wäre mir nicht gekommen. Warum nicht? Weil sie zu groß war. Eine Statue. Außerdem lebte sie in einer anderen Welt. Sie war die Tochter eines Arztes, der als Held gestorben war. Er der Sohn eines italienischen Maurers. Es muss ein Donnerstag gewesen sein. André war jeden Donnerstag in Trian, um bei den Großhändlern einzukaufen. An dem Tag stand Nicola in dem Lebensmittelladen hinter der Theke. Wegen seiner epileptischen Anfälle durfte er nicht Auto fahren. Was für ein Glück, dass du vorbeikommst, Toni. Hast du einen Wagenheber dabei? Er hatte mit Kunden mehrere Gläser Wein trinken müssen, wollte rasch nach Hause. Aber was konnte er anderes tun, als ihr den Reifen zu wechseln? Es war schon dämmerig, die Straße zwischen Trian und Loubert war wenig befahren. Du wirst zu spät zum Essen kommen. Ach, bei meinem Beruf kommt das öfter vor. Mach dir deine Frau keine Vorwürfe? Sie weiß, dass es nicht meine Schuld ist. Hm. Hast du sie in Paris kennengelernt? In Dreux. Magst du die Blonden? Ich weiß nicht. Darüber habe ich nie nachgedacht. Ich frage mich, ob dir die Brünetten Angst machen. Warum? Weil du früher fast alle Mädchen im Ort geküsst hast. Nur mich nicht. Ich hab wohl einfach nicht daran gedacht. Möchtest du mal versuchen, mich zu küssen? Möchtest du? Die Lippen auf seine gepresst, nahm sie seine Hand und führte sie zu ihrem Busen, der zu seiner Überraschung groß und schwer war. Möchtest du? Und er hatte das große, hochmütige Mädchen für eine Statue gehalten. Ich habe nicht geahnt, dass sie so war. Was meinen Sie damit? Sie war es, die ihre Bluse geöffnet und hastig ihren Rock bis zum Bauchnabel hochgezogen hatte. In Wirklichkeit war sie es, die ihn genommen hatte. Ich danke dir, Toni. Schon so lange habe ich mich danach gesehnt, weißt du? Seit der Schulzeit. Erinnerst du dich an Lynette Pichard, der du monatelang nachgelaufen bist? Ich habe euch einmal zusammen überrascht. Du musst 14 gewesen sein. Hinter der Ziegelei? Du hast es nicht vergessen? Weil es das erste Mal war. Ich habe sie gehasst. Monatelang habe ich gebetet, dass sie krank wird oder einen Unfall hat. Wir sollten jetzt nach Hause fahren. Toni, ich bin jeden Donnerstag in Trier. Ich weiß. Es muss doch eine Möglichkeit geben, uns woanders als am Straßenrand wiederzusehen. Vielleicht würde dein Bruder... Sie hatte sofort an das Hotel seines Bruders gedacht. Am 2. August gab es in seinem Leben noch keinen Richter, der Fragen stellte. Er fuhr nach Hause, vorbei an der Stelle, an der es angefangen hatte, dann Felder und Wiesen, der weite Himmel. Hinter einer Kuppe tauchte sein nagelneues Haus aus roten Ziegelsteinen auf und der Schuppen mit den landwirtschaftlichen Maschinen. Giselle hatte einen Gemüsegarten und einen Hühnerhof bekommen. Sie waren seit 8 Jahren verheiratet. Papa hat eine geschwollene Lippe. Er hat sich an einem Laternenpfahl gestoßen. Stimmt das, Toni? Es ist überhaupt nicht schlimm. Können wir um 7 essen? Ich muss noch kurz ins Arbeitszimmer. Zu Hause überfiel ihn eine Panik, die er nicht gespürt hatte, als er aus dem blauen Zimmer geflohen war. Eine physische Beklemmung. Ein Krampf in der Brust. Eine Vorahnung. Der Psychiater brachte ihn dazu, darüber zu sprechen. Vor was genau hatten Sie Angst? Vor Nicola? Er hat immer Eindruck auf mich gemacht. Würden Sie ihn als einen gewalttätigen Menschen beschreiben? Nein. Aber er war immer sonderbar. In sich zurückgezogen. Schon als Kind. Sein Vater war an Epilepsie gestorben. Es wurde nicht darüber gesprochen. Es war eine Schande. Was haben Sie empfunden, als Sie an jenem Abend das Auto mit ihm und Ihrer Geliebten an Ihrem Haus vorbeifahren sahen? Ich weiß es nicht. Hatten Sie Angst, sie verloren zu haben? André? Schließlich erlebten Sie seit 11 Monaten eine große Leidenschaft. Eine große Leidenschaft? Das Wort war ihm nicht in den Sinn gekommen. Aber es kam vor, dass er stundenlang neben seiner Frau wach lag, weil ihn die Erinnerung an Andres gewollte Schamlosigkeit nicht schlafen ließ. Habe ich dir wehgetan? Nein. Bist du mir böse? Nein. Du bist schön, Toni. Liebst du mich? Ich glaube. Könntest du dein ganzes Leben mit mir verbringen? Wollen wir ins Kino gehen? Heute? Es ist Donnerstag. Warum nicht? Gut, wenn du möchtest. Ich frage Madame Moulin, ob sie auf Marianne aufpasst. Sobald ich in der Küche fertig bin, ja? Das Kino ist in Trier. So konnte ich noch einmal mit meinem Bruder sprechen. Wir waren danach kurz bei ihm. Über den Vorfall am Nachmittag? Natürlich. Was hat er Ihnen berichtet? Dass André seelenruhig heruntergekommen ist und auf der Terrasse so getan hat, als würde sie jetzt erst Nicola entdecken. Sie hat sich zu ihm gesetzt. Sie haben sich unterhalten, aber ich konnte nicht verstehen, worüber. Sah es nach einem Streit aus? Nein. Ich glaube, sie hat sich geschickt aus der Affäre gezogen. Aber wenn ich an deiner Stelle wäre, Ich würde die Sache so schnell wie möglich beenden. Sie behaupten, Sie haben nie an Scheidung gedacht. Das ist die Wahrheit. Auch nicht in den letzten Monaten? Nicht einen Augenblick. Und doch haben Sie zu Ihrer Geliebten gesagt... Hören Sie, sie hat gesprochen. Ich stand nackt vor dem Spiegel. Wir beide hatten gerade... Da achtet man nicht auf Worte. Ich habe bloß Ja oder Nein gesagt und dabei an etwas anderes gedacht. Woran haben Sie denn gedacht? Monsieur Falcone, woran haben Sie gedacht? Nach einigen Wochen brachte er die Fragen des Richters und die des Psychiaters durcheinander. Sprachen sie sich zwischen den Verhören ab, damit er sich in Widersprüche verwickelte? Warum verhören Sie mich zum 6. oder 7. Mal? Weil in den Zeitungen steht, dass ich ein Ungeheuer bin? Kümmern Sie sich nicht um die Zeitung. Ich bin nicht verrückt. Davon war nie die Rede, Monsieur Falcone. Sie schildern Ihre Frau als eine ausgezeichnete Hausfrau. Haben Sie sie deswegen geheiratet? Damals wusste ich das noch nicht. Was hat Sie an Ihrer Frau gereizt? Ihr scheues Wesen? Ich habe mich das nie gefragt. Gab sie Ihnen Sicherheit? Sicherheit? Hat dir der Film gefallen? Das Ende war traurig. Sag mal, Toni. Ja? Findest du nicht, dass Marianne seit einiger Zeit sehr blass aussieht? Ich habe mit Dr. Riquet gesprochen. Er meint, wir haben hier zwar gute Luft, aber er rät uns, nächstes Jahr mit ihr ans Meer zu fahren. Warum nicht gleich dieses Jahr? Aber ein Urlaub ist teuer. Glaubst du wirklich, das geht? Giselle lächelte das ihr eigene dünne Lächeln, bei dem sich ihre Lippen kaum verzogen. Sie fürchtete immer, zu viel Raum einzunehmen, lästig zu fallen. Das können wir uns schon mal leisten. Wir haben August. Es wird schwer, ein Zimmer zu finden. Dann gehen wir eben ins Hotel. Wir fahren nach Sable und faulenzen mit Marianne 2 Wochen am Strand. Wie sollte er das Professor Bigot erklären? Plötzlich strömte er über vor Zärtlichkeit für seine Tochter und machte sich Vorwürfe, dass er nicht bemerkt hatte, wie blass sie war. Am liebsten hätte er angehalten, Giselle in den Arm genommen und ihr ins Ohr geflüstert: Weißt du, ich liebe dich. Warum haben Sie nach Marianne keine Kinder mehr bekommen? Ich weiß es nicht. Hatten Sie häufig Geschlechtsverkehr mit Ihrer Frau? Vor allem am Anfang. Während Ihrer Schwangerschaft hat es natürlich eine Zeit gegeben. Und da haben Sie sich angewöhnt, zu anderen Frauen zu gehen? Das hätte ich sowieso gemacht. Warum? Ich weiß nicht. Sind nicht alle Männer so? Wenn ich recht verstehe, haben Sie Ihre Frau geliebt. Ja. Aber Sie fanden keinen Zugang zu ihr. Zugang? Er hatte nicht geahnt, dass das Leben so kompliziert sein konnte. Lebten Sie denn nicht wie alle Ehepaare? Vor André hatte er nie ernsthafte Abenteuer gehabt. Kannst du dir vorstellen, wie unsere Tage aussehen würden? Wir würden uns schließlich daran gewöhnen. Woran? An uns beide. Sag, Toni, wenn ich frei wäre. Was denkst du? Ich habe an den Film gedacht. Er war überzeugt davon, dass Giselle nichts von seinem Verhältnis wusste. Aber war es möglich, dass sie die Bedrohung spürte, die über ihnen lag? Als sie an diesem 2. August zu Bett gingen, hatte er das Bedürfnis, sich auszusprechen. Gute Nacht, Toni. Gute Nacht. Ich bin das Kitzelmonster. Ich nehme dich jetzt mit in das grausige Meer. Die beiden Wochen in Sable waren glücklich. Er brachte Marianne sogar das Schwimmen bei. Glücklich und traurig. Manchmal machte er sich Vorwürfe, dass er nicht in Loubert war. Hing das Handtuch wie ein Alarmzeichen aus dem Fenster? Seine Anwandlungen von plötzlicher Beklommenheit entgingen weder seiner Frau noch seiner Tochter. Warum denn nicht, Papa? Marianne, dein Vater ist hier, um sich zu erholen. Die Mutter schien dem Kind zu sagen: Achte nicht darauf, dein Vater hat Sorgen. Hatten Sie sich bereits entschieden, Ihre Geliebte nicht mehr wiederzusehen? Ich hatte keinen bestimmten Plan. Aber Sie haben sie in den folgenden Monaten nicht mehr getroffen? Nein. Hat sie Ihnen das Zeichen nicht mehr gegeben? Ich habe es vermieden, an Ihrem Haus vorbeizufahren. Wer von Ihnen beiden ist auf die Idee mit dem Zeichen gekommen? Sie. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. An den Donnerstagen, an denen sie mich im Hotel treffen konnte, hat sie ein Handtuch zum Trocknen aus dem Schlafzimmer gehängt. Warum sind Sie nach Sable gefahren? Und nicht in ein Seebad in der Bretagne? Weil wir dort im ersten Jahr unserer Ehe waren. Wollten Sie das Misstrauen Ihrer Frau zerstreuen? Giselle war nicht misstrauisch. Sie hat nie Fragen gestellt. Ihre Frau stammt aus Dreux. In der Nähe von Paris. Sie hätten dort ein Haus bauen können. Sind Sie wegen André de Pierre in Ihr Heimatdorf zurückgekommen? Bestimmt nicht. Vielleicht, weil Sie erfahren haben, dass Sie Ihren Schulfreund Nicolas geheiratet hatte? Damit hat niemand gerechnet. Das kranke Muttersöhnchen und die Statue. Andrés Familie war verarmt, da ihr Vater während der Deportation ums Leben gekommen war. Trotzdem taten Mutter und Tochter vornehm. Sie lebten noch immer in einem Schloss. Nicolas Mutter war eine reich gewordene Bäuerin. Ihr gehörten mehrere Häuser und Bauernhöfe. Aber sie war geizig, führte nach wie vor den Lebensmittelladen im Ort. Nicolas war reich. Als Sie von der Heirat erfahren haben, ist Ihnen da nicht der Gedanke gekommen, dass er seine Frau sozusagen gekauft hat? Vielleicht. Vielleicht hat seine Mutter die Hochzeit eingefädelt. Nicolas konnte mit Mädchen nicht umgehen. Manchmal schwieg er wochenlang. Hat Ihnen das André erzählt? Nein, das wusste jeder. Wir haben nie über Ihren Mann gesprochen. Wirklich nicht? Kannst du dir vorstellen, dein ganzes Leben mit mir zu verbringen? Natürlich. Hättest du keine Angst? Was, wenn ich frei wäre, Toni? Jeder wusste, dass Nicolas krank war und es nicht mehr lange machen würde. Aber darüber zu sprechen, als sei es schon geschehen? Es kam vor, dass er im Flur vor dem Arbeitszimmer des Untersuchungsrichters warten musste, auf einer Bank mit Handschellen gefesselt. Nach den vielen Wochen fühlte er sich dadurch nicht mehr gedemütigt und es ärgerte ihn auch nicht mehr. Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Ich danke Ihnen. Sie können draußen warten. Bitte, Monsieur Falcone. Die Höflichkeit des jungen Richters, der ihm jedes Mal sein silbernes Zigarettenetui anbot, sobald man ihm die Handschellen abgenommen hatte, schüchterte ihn weniger ein als zu Anfang. Ich würde mir gerne ein genaueres Bild von Ihrem Tagesablauf machen. Sie sind viel unterwegs. Wissen Sie, das variiert. Je nach Jahreszeit und Wochentag. Ich habe die Märkte im Umkreis von 30 Kilometern besucht. An anderen Tagen bin ich zu Bauernhöfen in der Nähe gefahren. Um Maschinen vorzuführen. Oder zu reparieren. Hat Ihre Frau Sie nie gebeten, für Sie einzukaufen? Im Lebensmittelladen? Vielleicht alle 2 Monate einmal. Wenn Putztag bei uns war. Oder wenn meine Frau Grippe hatte. Sie haben sich die Post immer selber abgeholt. Warum? Unser Haus steht am Rand des Ortes. Ich bekam sie dann gleich frühmorgens. Am 17. August sind Sie aus Sable zurückgekommen. Gesehen haben Sie Ihre Geliebte also nicht mehr, aber Sie haben auf andere Weise von ihr gehört. Am 4. September kam der erste Brief. Ihr Name und Ihre Adresse standen in Druckbuchstaben auf dem Umschlag. Ich erinnere mich nicht. Ach ja? Der Postbeamte Monsieur Bouvier hat Sie sogar darauf angesprochen. Er hat gesagt, das sieht mir ganz nach einem anonymen Brief aus, Toni. Alles ist gut. Hab keine Angst. Erinnern Sie sich wirklich nicht? Er war rot geworden, beschämt darüber, dass er log, denn er wusste nicht einmal warum. Es ging ihm nicht darum, sich selbst zu schützen oder André. In der Woche darauf kam ein zweiter Brief. Er war nicht länger als der erste. Ich vergesse nicht. Ich liebe dich. Diesmal hat der Postbeamte zu Ihnen gesagt, Vielleicht habe ich mich getäuscht, dahinter könnte sich sehr gut eine Liebesgeschichte verbergen. Können Sie sich immer noch nicht erinnern? Wie hätte er diese Briefe vergessen sollen? Wochenlang war er bedrückt, er blieb so oft wie möglich zu Hause, suchte die Nähe seiner Familie. Giselle hatte aufgehört, ihn zu fragen, was er dachte. Doch er spürte, dass sie ihn beobachtete. Der dritte Brief kam am 20. Oktober. Es war der kürzeste und der beunruhigendste. Bald. Ich liebe dich. Liebe Gemeinde, ich habe euch eine traurige Nachricht zu überbringen. Unser hochgeschätzter Freund, geliebter Ehemann und Sohn Nicolas Despierres ist heute Nacht verstorben. Das gibt's doch nicht. Wie wir alle wissen, war Nicolas schon lange krank. Papa! Aber dass er so früh von uns gerissen wird... Papa! Sei still, Marianne. Lasst uns für seine Seele beten. Mama! Mama! Was hast du denn? Nicolas ist tot! Marianne, hol bitte Schaufel und Besen. Ja. Stimmt das, Toni? Erst gestern hat er mich noch bedient. Was wird André jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich schwöre, ich habe erst in der Kirche von seinem Tod erfahren. Was haben Sie empfunden? Ich war bestürzt. Und Sie haben nicht gemerkt, dass sich nach den Worten des Priesters mehrere Personen zu Ihnen umgedreht haben? Aber warum sollten die Leute das tun? Monsieur Falcone, Loubert ist ein kleiner Ort. Wenn ein Gerücht erst einmal in der Welt ist... Bei der Beerdigung wurden sie von allen beobachtet. Man hat ihre Frau mitleidig angesehen. Ja. Er konnte es immer noch nicht fassen. Jeder in Loubert hatte gewusst, dass er Andres Liebhaber war. Jeder hatte es gewusst. Und jeder hatte sich gefragt, was geschehen würde. Ich kann Ihnen sagen, was in der Nacht des 31. Oktober geschehen ist. Seit Tagen war Nicolas Despierres nervös, was bei ihm meistens einen Anfall ankündigte. Während solcher Perioden nahm er auf Verordnung seines Arztes ein Brompulver. Dr. Riquet war ausgerechnet in dieser Nacht nicht in Loubert und die alte Madame Despierres lag seit 2 Tagen mit Grippe im Bett. Begreifen Sie, zur Abwesenheit des Arztes kam die Krankheit der Mutter. Um 3 Uhr morgens rief André bei Dr. Riquet an, als wüsste sie nichts von seiner Abwesenheit. Statt einen Arzt in Trion zu verständigen, ging sie bloß zu ihrer Schwiegermutter auf der anderen Seite des Gartens. Die alte Despierres hatte immer darauf bestanden, in der Nähe ihres geliebten Sohnes zu bleiben. Aber als die Alte in das Schlafzimmer der Eheleute kam, war Nicolas bereits tot. Dr. Riquet hat am nächsten Tag den Totenschein ausgestellt, ohne die Leiche noch groß zu untersuchen. Erinnern Sie sich, was der Postbeamte zu Ihnen gesagt hat? Da wird sich eine freuen. Sie war hier, Monsieur Toni, letzten Donnerstag. Sie hat 1 Stunde auf Sie gewartet, im blauen Zimmer. Ja, mein Bruder hat es mir erzählt. Ich soll Ihnen sagen, dass sie unbedingt sprechen muss. Sie hat mir Angst gemacht, Monsieur Toni. Was hat Ihr Bruder gesagt? Für dich ist es vielleicht aus, für sie nicht. Und was haben Sie dabei empfunden? Er hätte alles dafür gegeben, dass bestimmte Worte niemals ausgesprochen worden wären. Er schämte sich, sie angehört zu haben, ohne zu widersprechen. Er hasste den Toni, der sich vor dem Spiegel das Blut von der Lippe abgetupft hatte, stolz darauf, ein schöner Mann zu sein, den man bewunderte. Sag, Toni, wenn ich frei wäre, würdest du dich auch befreien? Würdest du dich auch befreien? Konnte er dem Psychiater gestehen, dass diese Worte ihm den ganzen Winter hindurch in den Ohren gedröhnt hatten? Dass er sie sogar vor sich hingeflüstert hatte, als seine Tochter die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum entdeckte? Um nichts in der Welt hätte er diesen Winter noch einmal erleben wollen. Von Ihrer Frau wussten Sie, dass die alte Despierres noch immer nicht mit ihrer Schwiegertochter sprach? Ja. Sie wollte vor Gericht gehen. sich nicht damit abfinden, dass ein großer Teil ihres Vermögens André gehören sollte. Dieses Gerücht kannten Sie. Ja. Sie haben sich selbstständig gemacht, als Sie geheiratet haben. Sie haben ein neues Haus gebaut, sich dafür verschuldet. Ich frage mich, ob es für Sie, weil Sie italienische Eltern hatten und ein Fremder in einem französischen Dorf waren, nicht besonders wichtig war, aufzusteigen. Worauf wollen Sie hinaus? Man beobachtete Sie. Man fragte sich, auf welche Seite Sie sich stellen würden. Die alte Depierre gehörte zum Ort, auch wenn man ihr Geiz und Härte vorwirft. André mit ihrem hochmütigen Wesen war nie beliebt. Man fragte sich, ob Sie Loubert mit Ihrer Geliebten verlassen wollten. Auf keinen Fall. Sie war jetzt eine reiche Frau. Keinen Moment habe ich an so etwas gedacht. Na gut, lassen wir das jetzt. Morgen werden wir über die beiden anderen Briefe sprechen, die Sie bekommen haben. Es hat keinen Sinn, Ihre Existenz zu leugnen. Wissen Sie, was der Postbeamte zum letzten Brief vom 22. Januar gesagt hat? Toni wirkte wie jemand, der soeben sein Todesurteil erhalten hat. Er ist ohne ein Wort hinausgestürzt. Wie hätte er nicht schockiert sein sollen? Es ist an dir. Nur diese vier Wörter, die Buchstaben so groß, dass sie eine ganze Seite einnahmen. Was forderte sie von ihm? Sie war seit 2 Monaten frei. Er wollte gar nicht wissen, durch welche Umstände. Sie war frei und reich. Wollte sie, dass er sich scheiden ließ? Aber das war undenkbar. Giselle war seine Gefährtin, Mariannes Mutter. Sie ging morgens als Erste hinunter, um Feuer zu machen. Sie würden zusammen alt werden. Nachdem er das Postamt verlassen hatte, hat er in einem Gasthof 4 Gläser 65-prozentigen hinuntergekippt. Es ist an dir. Wie konnte er diesen Albtraum loswerden? Je länger er die Worte in seinem Kopf wälzte, desto düsterer wurden sie. André hatte sich nicht scheiden lassen. Nicolas war gestorben. Niemand außer ihr war dabei gewesen, als er seinen letzten Atemzug tat. Hör mal, du darfst mir nicht böse sein. Ich bin ein bisschen betrunken. Giselle hatte es sofort bemerkt, aber nichts gesagt. Und das war schlimmer, als wenn sie ihm Vorwürfe gemacht hätte. Du kannst dich nach dem Essen ausruhen. Es ärgert dich, dass ich getrunken habe, nicht wahr? Nein. Ich benehme mich nicht, wie ich mich benehmen sollte. Bist du mir böse, Giselle? Ich habe es lieber, wenn du glücklich bist. Aber ich bin glücklich. Ich habe doch alles. Die beste aller Frauen. Eine Tochter, die ihr ähnlich ist und die ich über alles liebe. Ein hübsches Haus. Das Geschäft. Ich bin der glücklichste aller Männer. Giselle. War es das, was André von ihm forderte? Dass er seine Frau tötete? Guten Tag, Toni. Nehmen Sie ihr bitte die Handschellen ab. Danke. Ist mein Kollege nicht hier? Monsieur Falcone wünscht die Anwesenheit seines Anwalts nicht. Es sei denn, dass er ihn bei dieser Gegenüberstellung doch dabei haben möchte. Monsieur Falcone? Er hatte nicht gewusst, dass er plötzlich André gegenüberstehen würde. Er war verstummt, konnte sich nur linkisch verbeugen und sie anstarren, während sie ihn anlächelte wie ein Kind, das endlich sein Spielzeug bekommt. Soll ich Ihren Anwalt rufen? Warum? Ist das für Sie in Ordnung, Madame Depierre? Natürlich. Es liegt an Toni. Ich muss Ihnen eine Reihe von Fragen stellen, die Sie schon einmal beantwortet haben. Sie können Ihre Aussagen selbstverständlich jederzeit berichtigen. Erinnern Sie sich noch an den Wortlaut des ersten Briefes, den Sie Monsieur Falcone geschrieben haben? Natürlich. Alles ist gut. Hab keine Angst. Erklären Sie uns bitte, warum Sie den Brief geschrieben haben. Toni war erschrocken, als er Nicolas auf dem Bahnhofsplatz gesehen hat. Ich wollte nicht, dass er sich Sorgen macht, dass es zwischen mir und Nicolas zu heftigen Szenen gekommen ist. Dass mein Mann seine Mutter in Kenntnis gesetzt hat. Das war nicht der Fall. Ich habe einen plausiblen Grund für meine Anwesenheit im Hotel gefunden. Was stand in dem zweiten Brief? Es war nur ein Gruß. Ich vergesse nicht. Ich liebe dich. Was vergaßen Sie nicht? Alles. Unsere Liebe. Unser Versprechen. Der dritte Brief. 3 Wochen vor dem Tod Ihres Mannes. Ich möchte noch einmal betonen, dass Sie Ihre Aussagen korrigieren können. Ich habe geschrieben, bald. Ich liebe dich. Was meinten Sie mit bald? Dass wir uns demnächst wieder treffen können. Warum? Ich war so gefügig gewesen, dass Nicolai nicht mehr misstrauisch war. War es nicht vielmehr so, dass Sie wussten, er würde nicht mehr lange leben? Monsieur Diem, ich glaube, dass meine Mandantin auf diese... Nicolas war schwer krank. Er konnte noch mehrere Jahre dahin siechen oder ganz plötzlich sterben. Das hatte uns Dr. Riquet erst wenige Tage zuvor noch einmal gesagt. Bei welcher Gelegenheit? Als er einen Anfall hatte. Die Anfälle wurden immer häufiger. Zugleich vertrug sein Magen immer weniger Nahrung. Er hörte verblüfft zu. Er hatte zwar durch seinen Anwalt von ihrer Verhaftung gehört, aber nicht damit gerechnet, sie vor der Verhandlung noch einmal zu sehen. Wie konnte sie nur so ruhig, so erschreckend gelassen klingen? Wir kommen jetzt zum vierten Brief. Ein gutes neues Jahr für uns. Ich habe lange nach den richtigen Worten gesucht. Ich wollte unterstreichen, dass dieses Jahr uns gehören würde. Monsieur Falcone, leugnen Sie immer noch, dass Sie diese Briefe bekommen haben? Warum solltest du das leugnen, Toni? Es bleibt noch ein Brief. Der kürzeste, aber bedeutsamste. Es ist an dir. Was wollten Sie damit sagen? Finden Sie nicht, dass das klar genug ist? Ich war frei, sobald die Trauerzeit vorüber war. Einen Augenblick. Haben Sie sich wegen Ihrer Trauer nicht mehr mit Monsieur Falcone getroffen? Zum Teil deswegen. Aber auch, weil ich mich in einem Rechtsstreit mit meiner Schwiegermutter befand. Unser Verhältnis hätte mir vor Gericht schaden können. Sie haben also das Handtuch nicht mehr aus dem Fenster gehängt? Einmal. Ist Ihr Liebhaber zu dem Treffen gekommen? Nein. Aber Sie selbst waren in dem blauen Zimmer? Natürlich. Ich habe mich wie gewöhnlich ausgezogen, weil ich überzeugt war, dass Toni kommen würde. Wollten Sie mit ihm reden? Dann hätte ich mich nicht nackt ausgezogen. Gab es nichts, das Sie beide besprechen mussten? Was denn? Zum Beispiel, wie er seinerseits frei werden würde. Das war längst beschlossen. Was meinen Sie damit? Hatten Sie verabredet, dass er sich scheiden lassen würde? Ich bin nicht sicher, ob das Wort gefallen ist, aber ich habe es so verstanden. Monsieur Falcone. Hast du es ihm nicht gesagt, Toni? Er war zu bestürzt, um etwas einzuwenden. Sie sprach, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Als gäbe es keine Tragödie, kein Geheimnis. Ich wüsste nicht, was daran außergewöhnlich ist. Jeden Tag lassen sich Leute scheiden. Wir lieben uns. Ich habe ihn schon als kleines Mädchen geliebt. Ich war nur bereit, Nicola zu heiraten, weil Toni fortgezogen ist. Ich dachte, er würde nie zurückkommen. Als wir uns wiedergesehen haben, war uns beiden klar, dass wir für immer zueinander gehören. Mit den Worten, es ist an dir, wollten Sie also sagen... Dass ich auf ihn warte. Dass es an ihm war, das Notwendige zu tun. Die Scheidung einzureichen? Ja. Haben Sie sich keine Gedanken über den Kummer von Giselle Falcone gemacht? Ach, sie wäre nicht lange traurig gewesen. Woher wollen Sie das wissen? Solche Frauen sind zu wahrer Liebe nicht fähig. Und das Kind? Eben, sie hätte sich mit ihrer Tochter getröstet. Wenn man ihnen eine kleine Rente ausgesetzt hätte, hätten sie ein ganz gutes Leben geführt. Haben Sie das gehört, Falcone? Der Richter bedauerte gewiss, dass er so weit gegangen war. Denn in Tonis Gesicht war ein erschreckender Ausdruck, voll Schmerz und Hass. Er erhob sich von seinem Stuhl mit geballten Fäusten. Monsieur Diem, das geht jetzt wirklich zu weit. Die Gendarmen kamen und legten ihm Handschellen an. Ich verstehe dich nicht, Toni. Du hast es doch selbst gesagt. Auf einen Wink des Richters fasste der Anwalt André am Arm. Du weißt genau, dass du selbst gesagt hast, dass... Und schob sie entschlossen zur Tür. Entschuldigen Sie, Falcone, aber ich wollte, dass Sie das alles aus Ihrem Munde hören. Er verbrachte Tage in einer Art Stumpfsinn, aus dem er nur manchmal in Empörung aufschreckte, um dann in seiner Zelle auf und ab zu tigern, als wollte er den Kopf gegen die Wand schlagen. Sein Anwalt kam, teilte ihm mit, dass der Untersuchungsrichter sich wohl immer noch kein Urteil über ihn gebildet hatte. Am darauffolgenden Tag würde Diem ihn zum 17. Februar befragen. Der 17. Februar war das Ende. Das Ende von allem. Könntest du bei den De Pierre vorbeifahren und ein Kilo Zucker holen? Und zwei Pakete Waschpulver? Genau so hat sie es gesagt. Ich war schon an der Tür, als meine Frau mich zurückgerufen hat. Der erste Zufall an dem Tag. Meine Frau wollte den Tag zum Bügeln nutzen. Die Wäsche war am Vortag nicht richtig trocken geworden. Sie haben Ihren besten Anzug angehabt. Hat Ihre Frau sich nicht gewundert? Sie wusste, dass ich zu einem wichtigen Kunden wollte. Aber von Ihrem Treffen mit Ihrem ehemaligen Kollegen im Portier wusste sie nichts? Nein. Sie sind also in den Laden gegangen. Waren Sie aufgeregt? Aufgeregt? Ich wäre André lieber nicht vor den anderen begegnet. War die alte Madame de Pierre da? Ich habe sie nicht gesehen. Mussten Sie warten, bis Sie an der Reihe waren? André hat mich sofort gefragt, was möchtest du, Toni? Hat niemand protestiert? Fast überall im Ort werden die Männer als Erste bedient. Sie hat den Zucker und das Waschpulver aus den Regalen genommen und dann gesagt, einen Augenblick, ich habe das Pflaumenmus da, nachdem deine Frau schon seit 2 Wochen fragt. Dann ist sie im Hinterzimmer verschwunden. Wie lange war sie fort? Vielleicht 3 oder 4 Minuten. Um ein verschnürtes Paket aus dem Regal zu nehmen und nach vorne zu bringen? Es war kein Paket. Es war ein einzelner großer Topf Pflaumenmus. Die Lieferung war also schon ausgepackt? Ja. Kam Ihnen André de Pierre aufgeregt vor? Ich habe vermieden, sie anzuschauen. Hat sie sonst nichts gesagt? Nur einen schönen Tag, Toni. Wie war ihr Ton? Vielleicht zärtlicher als sonst. Zärtlicher? Wie ich manchmal mit meiner Tochter spreche. Beschützend. Zweiter Zufall. Eine bestimmte Marmelade, die nur Ihre Frau mag, ist ausgerechnet an dem Tag wieder vorrätig, als Sie in den Laden gehen. Sie haben die Einkäufe zu Hause auf den Küchentisch gelegt. Ihre Frau hat gerade im Garten die Wäsche von der Leine genommen. Sie haben mir nicht gesagt, dass das Pflaumenmus da ist. Warum nicht? Wozu? Sie würde es auf dem Küchentisch finden. Außerdem war ich spät dran. Ich wollte los. Zu Ihrem Bruder nach Trient? Ja. Weil Sie eine Entscheidung getroffen hatten? Ja. Sie haben also nicht mehr mit ihr gesprochen? Ich habe ihr nur etwas zugerufen. Was? Bis heute Abend. Sollen wir eine Pause machen? Nein, nicht nötig. Andres Briefe machen mir Angst, Umberto. Aber deshalb dein Zuhause aufgeben? Den Betrieb? Ich fürchte, wenn ich bleibe, finde ich niemals mehr Frieden. Wer weiß, was in dem nächsten Brief steht. Wie willst du es Giselle erklären? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Wenn ich ihr sage, dass ich hier mein Arbeitsgebiet nicht weiter ausdehnen kann, wird sie mir glauben. Meinst du, Garcia wird dein Angebot annehmen? Ich hoffe es. Es wird schon klappen. Und das war alles? Sie wollten alles aufgeben und Ihr Bruder lässt Sie einfach so gehen? Es hat nie viele Worte gebraucht zwischen uns. Vielleicht, weil Sie seit der Kindheit an Unglück gewöhnt waren. Er hatte an diesem Tag Italienisch mit Umberto gesprochen. Die Sprache ihrer Mutter, die aus einem kleinen Dorf im Piemont stammte und nie Französisch gelernt hatte. Sie waren beide noch in der Volksschule, als der Vater plötzlich allein mit seinen Söhnen dastand, weil die junge Mutter bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Aber warum haben Sie Ihrer Frau nicht einfach die Wahrheit gesagt? Ich weiß es nicht. Haben Sie es überhaupt in Erwägung gezogen? Nein. Nach dem Gespräch mit Ihrem Bruder sind Sie auf dem Markt gewesen, dann erst nach Poitiers gefahren zu Ihrem ehemaligen Kollegen. Haben Sie ihm gesagt, warum Sie Loubert verlassen wollten? Nur, dass es dabei um eine Frau ging. Ich wusste, dass er sich selbstständig machen wollte. Ich konnte ihm ein gut gehendes Geschäft anbieten, eine große Kundschaft. Aber Garcia bat um eine Woche Bedenkzeit. Ja. Wie lange hat das Gespräch gedauert? 2 Stunden. Bis 17 Uhr. Sie waren den ganzen Tag unterwegs gewesen. Niemand außer Ihrem Bruder wusste von dem Treffen. Sie waren für niemanden erreichbar. Warum ausgerechnet an diesem Tag? Garcia hat den Tag vorgeschlagen. Der 4. Zufall. Warum betonte DM das die ganze Zeit? Wollte der Richter ihn dazu bringen, dass er sich empörte oder protestierte? Aber das lag längst hinter ihm. Wir sind jetzt fast am Ende, Falcone. Ja. Er war so trübsinnig, so matt, wie es jener 17. Februar gewesen war, mit seinem eintönig grauen Himmel, dem dumpfen Licht, der leer wirkenden Landstraße. Ich glaube, ich bin sehr schnell gefahren. Ich hatte es plötzlich eilig, wieder zu Hause zu sein. Ich konnte von Weitem sehen, dass alle Fenster erleuchtet waren. Der halbe Ort war vor unserem Zaun versammelt. Da wusste ich, dass ein Unglück geschehen war. Wo ist meine Frau? Du weißt so gut wie ich, wo deine Frau ist. Du verfluchter Ausländer. Wo ist sie? Im Krankenhaus, in Trion. Aber jetzt ist sie wahrscheinlich schon nicht mehr am Leben. Hatte Giselle einen Unfall? Ein Unfall? Dass ich nicht lache. Du hast sie umgebracht und dafür gesorgt, dass du nicht hier bist, wenn es passiert. Ah, Inspektor. Er ist eben erst gekommen. Was sagt er? Er spielt den Unschuldigen. Es gibt keine größeren Lügner als diese Italiener. Was ist denn überhaupt geschehen? Bitte, Inspektor, sagen Sie mir, wie es meiner Frau geht. Sie ist tot. Sie sind verhaftet, Antoine Falcone. Auf seinem Stuhl zusammengesunken, hielt er den Kopf in den Händen. Obwohl er immer noch nichts Genaues wusste, musste er berichten, was er seit dem Aufwachen getan hatte. Wann waren Sie zum letzten Mal in Ihrem Schuppen? Heute Morgen, kurz vor 8, um meinen Wagen zu holen. Wir haben dort diese Büchse mit Strychnin gefunden. Gehört sie Ihnen? Als wir eingezogen sind, gab es auf dem Grundstück Ratten. Und Madame Despierres hat mir damals... Welche? Die alte oder die junge? Die Mutter. Sie hat mir das Gift verkauft, wie sie es an alle Bauern verkauft. Wie viel davon haben Sie in das Pflaumenmus getan? Das Pflaumenmus. Seit sie auf dem Land wohnten und früh aufstanden, hatte sich Giselle angewöhnt, am Vormittag ein zweites Mal zu frühstücken. Zweifellos wissen Sie, welche Dosis Strychnin tödlich wirkt. Ihre Frau war ganz allein im Haus. Sie hat 6 Stunden im Todeskampf gelegen. Ihre Tochter hat sie auf dem Küchenboden gefunden. Marianne? Als sie aus der Schule kam. Ich will sie sehen. Ich will meine Tochter sehen. Sie kommen jetzt mit mir, Falcone. Ich rate Ihnen, einen Koffer mit Wäsche mitzunehmen. Und dann bringe ich Sie nach Trion. Laut Gesetz müssen Sie die Leiche identifizieren. Monsieur Falcone? Die Leute haben mich angespuckt, als ich das Haus verlassen habe. Vor der Leiche Ihrer Frau haben Sie stumm mehrere Schritte entfernt verharrt. Ist das nicht die Haltung eines Schuldigen? Sie ist trotz allem durch meine Schuld gestorben. Es sollte das letzte Verhör im Arbeitszimmer von Richter Diem gewesen sein. 2 Tage später fand Professor Bigot in der Zelle einen Mann vor, der alles ohne Regung hinnahm und nur noch dahin zu vegetieren schien. Tony wurde auf die Krankenstation verlegt. Aber sogar der Besuch seines Bruders änderte nichts an seinem Zustand. Vergiss nicht, dass du eine Tochter hast und dass wir alle zu dir halten. Haben Sie Marianne gesagt, dass ich ein Mörder bin? Ich habe ihr erklärt, dass das nicht stimmt. Weißt du, im Grunde versteht sie es gar nicht. Anfang Juni erhob die Staatsanwaltschaft gegen ihn und André Anklage wegen Mordes. Nicolas Leiche war exhumiert und obduziert worden. Ein Spezialist hatte Tod durch Vergiftung mit einer hohen Dosis Strychnin festgestellt. André ließ sich seitdem durch zwei Anwälte vertreten. Toni dagegen fügte sich widerspruchslos in sein Leben als Häftling. Als am 14. Oktober der Prozess begann, sprachen die Zeitungen von seiner Gefühllosigkeit und seinem Zynismus. Sie saßen auf derselben Bank, André und er. Guten Tag, Toni. Er registrierte ihren Blick, wie man durch ein Zugfenster Landschaften vorübergleiten sieht. Wie benommen ließ er jeden der vielen Prozesstage über sich ergehen. Mein Bruder hatte vor, mit seiner Familie wegzuziehen. Das kann sein ehemaliger Kollege bestätigen. Das Gesetz ist tatsächlich so. Gifte, die der Schädlingsbekämpfung dienen, können in bestimmten Läden auf dem Land frei verkauft werden. Der Häftling hat alle meine Fragen freimütig beantwortet. Sie lag immer nackt auf dem Bett. Auch wenn ich ins Zimmer kam, um Getränke zu bringen. Ich habe meinen Mann nicht vergiftet. Aber vielleicht hätte ich es getan, wenn er nicht eh bald gestorben wäre. Ich habe Toni geliebt und ich liebe ihn noch. Er nahm alles nur verschwommen wahr. Die Sätze, die gesprochen wurden, versuchte er nicht zu ergründen. Nur den Auftritt der alten Madame de Pierre verfolgte er mit einer Spur von Interesse. Hätte sie mich nicht aus meinem Haus vertrieben, wäre nichts passiert. Diese Frau hat meinen Sohn nie geliebt. Sie war nur auf unser Geld aus. Als Nicolas starb, habe ich nur darauf gewartet, dass die beiden sich auch Giselle vornehmen. Waren nicht Sie es, die zwei Tage nach Madame Falcones Tod dem Staatsanwalt einen anonymen Brief geschickt hat? Den Brief kann irgendjemand geschrieben haben. Sprechen wir von dem Paket, in dem sich der Topf mit dem Pflaumenmus befand. Wer hat es angenommen? Ich, am Tag zuvor. Haben Sie es geöffnet? Nein. Ich habe am Etikett gesehen, was drin war und habe es ins Hinterzimmer gestellt. Sind Sie am Morgen des 17. Februar im Laden gewesen? Haben Sie das Paket gesehen? Natürlich. Es stand immer noch am selben Platz. Ungeöffnet? Ja, es war fest verschnürt. Sie log und sie konnte dem Drang nicht widerstehen, Toni herausfordernd anzublicken. Wenn das Paket in diesem Augenblick noch verschlossen war, dann hätte André in den knapp 3 Minuten, in denen er im Laden war, nicht die Zeit gehabt, das Gift in einen der Töpfe zu mischen. Es genügte der alten Depierre nicht, dass André für Nicolas Tod zahlte. Auch er sollte dafür zahlen. Die Zeitungen schrieben später, André hätte während der Aussage ihrer Schwiegermutter gelächelt. Alles war vom ersten Tag an entschieden. Habe ich dir wehgetan? Nein. Bist du mir böse? Nein. Wird deine Frau dir Fragen stellen? Das glaube ich nicht. Du bist schön, Toni. Liebst du mich? Ich glaube. Könntest du dein ganzes Leben mit mir verbringen? Natürlich. Bitte erheben Sie sich. In einer lächerlichen Feierlichkeit befasste man sich mit einem Mann, der nicht mehr existierte. Wir, die Geschworenen, befinden André de Pierre für schuldig des vorsätzlichen Mordes an ihrem Mann Nicolas und nicht schuldig des Mordes an Giselle Falcone. Wir, die Geschworenen, befinden Antoine Falcone für nicht schuldig des Mordes an Nicolas de Pierre und schuldig des vorsätzlichen Mordes an seiner Frau Giselle. Auf Empfehlung der Geschworenen wurde die Todesstrafe umgewandelt in lebenslängliche Zwangsarbeit für beide Angeklagte. Dieses Mal konnte er den Kopf nicht abwenden, als André sich ihm zuwandte. So sehr bannte ihn ihr Anblick. Noch nie, auch nicht in den Augenblicken körperlicher Vereinigung, war sie so schön, so strahlend gewesen. Noch nie hatte sie ihn mit einem Blick so verzehrt. Siehst du, Toni, sie haben uns nicht getrennt. Das blaue Zimmer. Nach dem gleichnamigen Roman von Georges Simenon. Aus dem Französischen von Hans-Jürgen Wille, Barbara Klau und Miriam Madlung. Erzähler Wolfgang Pregler, Toni Falcone, Thomas Leubel, André Judith Rosmeier, Giselle Lisa Hackmeister, Professor Bigot Gustav Peter Wühler, Untersuchungsrichter Diem Patrick Güldenberg. In weiteren Rollen Achim Buch, Lientje Fischhold, Erki Hopf, Brigitte Janner, Toini Runke, Erik Scheffler, Jürgen Uther, Michael Weber, Thilo Werner. Technische Realisation Christian Alpen und Angelika Körber. Regieassistenz Anne Abendroth. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2020. Dramaturgie Susanne Hoffmann.